Von meiner Cousine habe ich ziemlich oft Post gekriegt aus dem Odenwald. Und ich war sehr beruhigt. Es gab in dem Dorf keinen Fliegeralarm. Und ich war froh für die Kinder. Der Mann meiner Cousine, der Musiker, musste normalen Dienst machen und war dann im Osten und in der Festung Breslau. Und dann kam das Schreckliche. Er ist ganz kurz vor Kriegsende im März 1945 gefallen. Das war für meine Cousine ein entsetzlicher Schlag.